Die integralen Traditionalisten fragen sich, wenn die traditionelle Gesellschaft der Ursprünge das goldene Zeitalter Hyperboreas, jenes Erdenparadies, ohne innere Widersprüche vollkommen war, wie konnte es untergehen, sich zurückbilden? Julius Evola nimmt zu einer metaphysischen Begebenheit Zuflucht, dass dies von außen her beschlossen worden sei, eine Art Entelechie-Schicksal. Es ist ein Mysterium, versichert Claudio Muti, und daher unverständlich. Von irgendwoher wird darin die christliche Lehre mit eingedrungen sein, mit ihrer Auffassung von der Erbsünde und der Versuchung. So beschließen die Traditionalisten, den Juden von einem Teil seiner Schuld zu entlasten, behauptend, dass die Verschwörung und der Umsturz viel größer seien, der Jude bilde nur einen Teil davon und seine absondernde Mission wäre zu Ende des dritten Staates und Beginn des vierten, das heißt des Staates, der nun kommt, in dem der Bolschewismus des Ostens selbst das Judentum übertrifft, erschöpft. Illusion, vage Hoffnung, Taschenspielertrick des Zauberers, um den Juden von seiner Hauptrolle abzulösen, da ihm, wie wir bereits sehen konnten, das marxistische System der Sowjets seit seiner Entstehung gehört und seither standhaft von ihm kontrolliert wird. Dieses ganze Problem der Einteilung des Bösen muss bei dem großen Licht gesehen werden, das wir ausstrahlten, als wir die Verkörperung des hyperboreischen Archetypus des Führers, des Avatars, des Tulku behandelten. Wenn er auch nie in einem einzigen verkörpert, benötigt er doch einen Mittelpunkt, von wo aus er seine größte Macht ausstrahlt. Sei es ein Individuum, ein Volk, eine Rasse. Im Falle des Archetypus des Herrn der Finsternis benötigt man eine Gegenrasse. Ich kann nicht unterlassen zu überlegen, dass sich in dieser Haltung der hervorragenden lateinischen Schriftsteller, da sich keine nationalsozialistischen Deutschen unter den integralen Traditionalisten fanden, unter dem Anschein weiteste Kritik, Großmütigkeit, Sachlichkeit und olympische Abneigung zeigen zu wollen, um ihre Worte zu gebrauchen, nur der Wunsch verbirgt, auf irgendeine Weise dem allmächtigen Juden zu gefallen, ihm genehm zu sein, sich aber gleichzeitig als sein Feind zu erklären. Evola wagte zu schreiben, dass in Hitler ein fanatisches, wenig gesundes Element in seiner Opposition ohne Zugeständnisse gegen den Juden war. Trotz meiner Bewunderung für den italienischen Schriftsteller muss ich von dieser Stellungnahme Abstand nehmen. Hitler hatte recht, wie immer. Während meiner Unterredung mit Julius Evola in seiner Wohnung in der Via Corso Vittorio Emanuele erzählte er mir, dass Mussolini ihn gebeten hatte, eine neue Theorie über die Rassen zu schreiben, um sie derjenigen Rosenbergs entgegenzusetzen. Es sollte der faschistische Rassismus sein, verschieden von dem nationalsozialistischen Rassismus. So, als ob es mehr als einen Rassismus geben könnte. So entstand diese ganze vortreffliche evolianische Auffassung der Rasse des Körpers, Rasse der Seele, Rasse des Geistes, die wieder mit der unsympathischen Bezeichnung traditionell etikettierte. Es durchwühlt mich innerlich, wenn ich diese Bezeichnung höre, wie beim Vorhandensein eines intellektuellen Strebertums, eines literarischen Getues. Diese Auffassung hat Evola von Guénon aufgegriffen, der sie dem arischen Hinduismus zuerkannte, in welchem andere Körper verschieden im Aussehen, die den Menschen zusammensetzen könnten, Erwähnung finden. Denn sie existieren nur in Leistungsfähigkeit, sind wirkungsfähig und haben sich bei der Yoga-Übung entwickelt. Es sind die Astral-, Sinnes-, Geisteskörper und so weiter. Klaus, der Schöpfer der Psychoanthropologie, hat als Deutscher seine Theorie niemals traditionell oder traditionalistisch genannt. Er war mit einer Semitin verheiratet, was seine Haltung gegenüber dem biologischen Rassismus erklärt, dem er mit seinem psychischen Rassismus, seiner Seelenrasse, Seitendeckung zu geben versucht. Auch der Traditionalist René Guénon beschließt seine Tage als bekehrter islamischer Semit. Der mutige und klare Claudio Muti tut ein Übriges. Jedoch könnte dieser noch zum hyperboreischen Wotanismus seiner langobardischen Vorfahren zurückkehren, denn dank sei den Göttern lebt er noch. wenn man auch die Rassentheorie der Seele und des Geistes von Evola und Klaus als ein bequemes Ausstellungselement hinnehmen kann. So ist sie schließlich doch nicht notwendig, weil sie alles nur kompliziert und dazu dient, unter Mischlingen und Mestizenvölkern von Rassismus sprechen zu können, ohne ihre Gefühle zu verletzen, weil, unter uns gesagt, ein Mulatte oder ein Indianer zwar stets denken könnten, obwohl ihr Körper dunkel ist, braucht ihre Seele es doch nicht zu sein. Es entsteht der Verdacht, dass alles nur von Evola erfunden wurde, um den Süditalienern und selbst Mussolini etwas über Rasse zu erzählen. Aber obwohl der Hochmut bestehen bleibt, ändert sich die Wirklichkeit doch nicht. Die Wahrheit geht andere Wege, wie es vor allem die Juden und die Hitleristen gesehen haben, letztere viel zu spät, unglücklicherweise. In Wien war es mir möglich, eine interne Mitteilung einiger SS-Zentren zu lesen, in welcher empfohlen wurde, Julius Evola kein Entgegenkommen zu zeigen bei der Darlegung seiner Esoterik. Ich verstehe dies. Es war richtig, denn Evola erzeugte Verwirrung. Selbst in Italien zeigte man ihm kein größeres Entgegenkommen. Es herrschten Kampfzeiten und es musste vereinfacht werden. Trotzdem, die schöne Rasse des Körpers des heutigen Italien ist das Ergebnis der rassischen Auswahl, die man dort während der letzten Jahre des Faschismus unter dem Einfluss des Hitlerismus durchgeführt hat. Wenn doch in Spanien ein gleiches geschehen wäre. Evola erzählt in seinen philosophischen Erinnerungen »Il Camino dei Canabro«, der Zinnoberweg, dass er sich kurz vor Kriegsende in Wien befand, um nach den Ursachen des Weltumsturzes zu forschen. Sicher in den Archiven der SS und möglicherweise in den Klöstern von Lambach und Heiligenkreuz. Es geschah damals, dass er während eines Bombenangriffs verletzt wurde, sodass er für den Rest seines Lebens zum Invaliden wurde. Ich lernte ihn im Rollstuhl kennen. Evola wollte in die verborgenen Gründe seines Unfalles eindringen und versuchte diese in einer vor seiner physischen Verkörperung getroffenen Entscheidung zu finden. Er wünschte sich daran zu erinnern, konnte es aber nicht. Durch den Unfall war die Möglichkeit einer weiteren Forschung wahrscheinlich beendet. Einige Male wird er sich auf diese Weltverschwörung, die sogar das Judentum übertrifft, bezogen haben, innerhalb welcher der Jude nur ein Element mehr, jedoch ein wichtiges ist. Und kehrt zu seiner traditionellen Auffassung der hinduistischen Zeitalter und des unvermeidlichen fatalen Weges zum Nadir des Kali-Yuga zurück. Demgemäß würde der Umsturz von außerhalb dieser Welt von einem Prinzen der Schatten geleitet sein. Wegen ihres Verhängnisses würde diese Auffassung so etwas wie einen geistigen Spenglerismus darstellen. Mir scheint, dass die Angelegenheit einen anderen Weg einschlägt. Claudio Mutti gibt in seinem Einführungsessay zu den Protokollen, die er Hebräer und Hebräertum tituliert, einige Überlegungen des jüdischen Schriftstellers Otto Weininger aus dessen Buch Sex und Charakter wieder. Das Judentum ist weder eine Nation noch eine Rasse. Es ist eine Geistesrichtung, eine psychische Beschaffenheit, die für jeden Menschen eine Möglichkeit darstellt und die das geschichtliche Judentum zu seiner großartigen Verwirklichung gebracht hat. Weininger würde so das Judentum als eine Art platonischer Idee betrachten, die als solche der eigenen Geschichte des jüdischen Volkes vorangegangen ist. Diese Erklärungen sind sehr wichtig, denn sie stellen uns in den genauen Punkt, den wir diesem ersten Teil unseres Werkes geben wollen und der von den hyperboreischen Archetypen der Helden, des Führers, des Meisters, des großen Krieges und des nicht-hyperboreischen Archetypus des Herrn der Finsternis handelt.